Flex, flex. Puto. Immer die das Trainingsanzug, flex ich auf Seitengilet. Immer die das Trainingsanzug, flex ich auf Seitengilet. Jetzt wird die Niero gesammelt, Loco die Mafia Armee. Seitengilet, dem Trikot Full City, ja ja Touré. Immer die das Trainingsanzug, flex ich auf Seitengilet. Immer die das Trainingsanzug, flex ich auf Seitengilet. Jetzt wird die Niero gesammelt, Loco die Mafia Armee. Seitengilet, dem Trikot Full City, ja ja Touré. Auf Männer in Diskothek, Nuppe, Penelope, Hennessy, kein Rosé. Seiten auf Null, Trikot, Golo, Kanté. Frisch verpackt das Paket, Push, Push ist von A nach B. Frischer Fasson, wohin ich auch geh. Aufstehen um 10, Barbershop lebt. Lippenband, wo ich will, die Tag ich mich seh. Frisch Gilett und danach Ladung, Kolonia. Hoher Fasson, so wie jedes Jahr. Seiten sind radikal, Klingel ist mir lieber. Frisch Gilett und danach Ladung, Kolonia. Hoher Fasson, so wie jedes Jahr. Seiten sind radikal, Klingel ist mir lieber. Im Adidas Trainingsanzug, flex ich auf Seitengilet. Im Adidas Trainingsanzug, flex ich auf Seitengilet. Jetzt wird die Niero gesammelt, Loco die Mafia Armee. Seitengilet, dem Trikot Full City, ja ja Touré. Arturo Vidal, Vodka mit Tropical. Obi von Divital, unbekannt geh nicht ran. Auf der Straße nur Hunde lang, Kopf fix stundenlang. Für dich hab ich keinen Empfang. Gilett hört die Seiten an. Im Adidas Trainingsanzug, flex ich auf Seitengilet. Im Adidas Trainingsanzug, flex ich auf Seitengilet. Jetzt wird die Niero gesammelt, Loco die Mafia Armee. Seitengilet, dem Trikot Full City, ja ja Touré. Im Adidas Trainingsanzug, flex ich auf Seitengilet. Im Adidas Trainingsanzug, flex ich auf Seitengilet. Jetzt wird die Niero gesammelt, Loco die Mafia